Es ist 10 Uhr. Radio Neandertal. Die Nachrichten. Mit Alex Wert. Guten Morgen. Hoffnung in der Union auf Jamaika schwindet. EU befasst sich mit hohen Strom- und Gaskosten. Und das Wetter, Sonne und Wolken bis 19 Grad. Die von Armin Laschet erhoffte Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP wird wohl immer unwahrscheinlicher. Auch in der Union selbst zweifeln viele daran. Einer davon ist Unionsfraktionsvize Linnemann. Die SPD habe die Wahl gewonnen, das müsse man eingestehen, sagte er vorhin in der ARD. Mark Weiß mit weiteren Infos. Linnemanns Aussage würde Olaf Scholz sofort unterschreiben. Der SPD-Kanzlerkandidat geht weiter fest von der SPD-geführten Ampel aus. Das sei auch das, was der Wähler vorgegeben habe, betont Scholz immer wieder. Gleich um 11 sprechen die möglichen Juniorpartner der SPD wieder miteinander. Grüne und FDP wollen Inhalte ausloten. Und es sieht so aus, als ob sich die Grünen bei einem sehr emotionalen Thema ein Stück bewegen. Grünen-Fraktionschef Hofreiter sagte der Rheinischen Post, er wolle ein Tempolimit auf Autobahnen nicht zur Bedingung für die Koalition machen. Einzelmaßnahmen sollten über so etwas nicht entscheiden, sagt Hofreiter. Im Herbst und Winter dürften die Corona-Ansteckungszahlen wieder steigen. Davon geht das Robert-Koch-Institut in seinem neuen Wochenbericht aus. Noch immer seien viele Menschen nicht geimpft und es würden sich wieder mehr Menschen in Innenräumen treffen. In NRW stagnieren die Infektionszahlen noch. Die 7-Tage-Inzidenz lag heute Morgen unverändert bei knapp 56. Außerdem werden einige Schutzmaßnahmen gelockert. Im Freien gilt zum Beispiel ab heute keine Maskenpflicht mehr. Zu Großveranstaltungen dürften wieder mehr Besucher kommen. Der drastische Anstieg der Energiepreise wird in der EU zur Chefsache. Die Staats- und Regierungschefs wollen das Thema bei einem Gipfel in knapp 3 Wochen besprechen. Das kündigte der Europäische Rat an, angesichts stark steigender Strom- und Gaspreise. Ina Heidemann berichtet. Die Großhandelspreise für Erdgas steigen seit Monaten und auch der Strompreis zieht kräftig an. Vielerorts bekommen die Verbraucher das schon zu spüren. Mitgliedstaaten wie Spanien fordern deshalb ein gemeinsames Vorgehen auf EU-Ebene, um den Anstieg zu dämpfen. Frankreich hat inzwischen angekündigt, die Tarife für Strom und Gas über den Winter zu deckeln. Die Heizkostenrechnung der Franzosen wäre sonst um 30% gestiegen. Für rund 6 Millionen Haushalte in Frankreich mit geringen Einkommen plant die Regierung außerdem einen sogenannten Energiescheck über 100 Euro für Dezember. Wegen Corona gab es letztes Jahr viel weniger Dienstreisen. Die deutschen Unternehmen haben dadurch rund 11 Milliarden Euro gespart. Das berichtet die Rheinische Post und beruft sich auf eine Studie des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Viele Meetings würden demnach seit Beginn der Pandemie virtuell stattfinden. Die Mehrheit der Unternehmen habe erkannt, was für ein großer, teurer Posten Dienstreisen sind und wie viel sich dadurch einsparen lässt. Laut der Studie erwarten deswegen viele Unternehmen auch künftig weniger Geschäftsreisen. Und das waren die Nachrichten mit Alex Wert. Das Wetter. Die Aussichten jetzt von Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Heute gibt es einige dünne Wolken bei uns. Dementsprechend ist die Sonne schon mal zu sehen. Der Wind ist kräftig unterwegs und wir kriegen Höchstwerte von 14 bis 19 Grad. Gegen Abend kommt dann von Westen her auch allmählich Regen zu uns. Morgen früh zieht der wieder raus. Der Tag ist morgen meistens trocken, bevor dann abends wiederum der nächste Regen auftaucht. NRW Verkehr. Die A1 Dortmund Richtung Köln ist zwischen Remscheid und Wermelskirchen im Moment gesperrt. Aktuell 4 Kilometer Stau. Und das sind die weiteren Staus ab 5 Minuten Zeitverlust laut ADAC. A1 Dortmund Richtung Köln zwischen Remscheid-Lennep und Remscheid 1 Kilometer Stau, 6 Minuten plus. A30 Rheine-Osnabrück zwischen Hörstel und Ibbenbüren-West 2 Kilometer und 8 Minuten. A43 Recklinghausen-Wuppertal zwischen Kreuz-Herne und Bochum-Gerte 4 Kilometer, 14 Minuten. A44 Dortmund-Kassel zwischen Unna-Ost und Kreuz-Werl 5 Kilometer und 10 Minuten. A46 Wuppertal-Düsseldorf zwischen Wuppertal-Barmen und Wuppertal-Kronenberg 9 Kilometer und 16 Minuten und die A565 Meckenheim Richtung Bonn zwischen Bonn-Hartberg und Bonn-Tannenbusch 4 Kilometer und 7 Minuten plus. Radio Neandertal am Vormittag. Das war ernsthaft der Bild-Zeitung eine Breaking-News-Zeile wert. Am Abend, Helene Fischer ist schwanger. Auf Twitter schreibt dazu eine Userin, Helene Fischer bekommt ein Kind und in der Zeit kann sie ja keine neuen Songs produzieren. Das ist eine Win-Win-Situation für uns alle. Das war gemein, Mensch. Kevin Zimmer hier, schönen guten Morgen am Freitag. Radio Neandertal, so klingt zu Hause. I know that. Radio Neandertal. Bei uns im besten Mix Tom Walker und Leave a Light On. Schönen Freitag, 11 nach 10. Da will die FDP mit der Union sondieren, vorsondieren sozusagen. Und was sagt CSU-Chef Söder? Da kann ich nicht. Edmund Stoiber hat da Geburtstagsparty. Freunde, da kann ich nicht. Das ist wichtiger. Viele hatten schon Angst. Er sagt auch den zweiten Terminvorschlag am Sonntag ab. Da ist dann irgendeine 80er-Party oder was, auf die er eingeladen ist. Leute, ich muss einen Baumarkt eröffnen. Das geht leider nicht. Es geht aber dann doch, am Sonntag wollen sie sich treffen. Fragt sich nur, was macht Armin Laschet jetzt eigentlich in der Zeit? Rettet Deutschland! Die Profis kommen! Ja, ach komm, schreibt's mir einfach per WhatsApp. Moin, ihr Party-People! Also, was geht jetzt ab am Wochenende? Wer, mit wem, wann und warum? Olaf Scholz schreibt. Also, ich habe für Sonntag Annalena und Robert sowie Christian und Volker zum Mittagessen eingeladen. Es gibt grüne Paprika und gelben Mais vom Grill, dazu reichlich Rotwein und Sondierungsgespräche. Annalena Baerbock schickt ein Ampel-GIF und ein Daumen-Hoch-Emoji. Und Armin, wie sieht's bei dir aus? Also ich grille mit meinen Nachbarn. Ach, da freue ich mich schon die ganze Woche drauf. Die Inge von nebenan, die macht so herrliche Buletten. Warum frag ich eigentlich? Armin, dein Ernst? Oh, ja, Entschuldigung, Angela, da hast du natürlich recht. Soll ich fragen, ob du auch kommen kannst? Nein, Herrgott. Aber du könntest ja mal den Lindner fragen, ob er vielleicht morgen schon mal kurz bei dir vorbeikommt und mit dir über Jamaika sinniert, bevor der Scholz ihn am Sonntag mit seinem Rotwein gefügig macht. Ach so, jetzt verstehe ich. Du meinst, ich soll so ein Jamaika-Ding machen mit dem Christian, also nur er und ich? Ja, natürlich. Worauf willst du denn warten? Naja, im Prinzip, so eine Rasta-Lockenperücke habe ich ja noch vom letzten Karneval. Und so ein halbes Fläschchen rum steht auch noch in der Kellerbar. Das glaube ich jetzt nicht. Da muss ich nur noch was zu rauchen besorgen. Armin, also jetzt ist aber mal... Andererseits, mach du mal. Und kauf schön das gute Zeug, das von hinterm Bahnhof. Macht nichts, wenn du dich dabei erwischen lässt. Rettet Deutschland. Jetzt auch überall, wo es Podcasts gibt und auf radioneandertal.de. Yeah, can someone mention you are all alone? I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go. Keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home. Don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. Tom Walker. Guck mal, das sind doch ganz gute Nachrichten an diesem Freitag. Schönen Freitag, Kevin Zimmer hier. Fußballlegende Pelé wurde jetzt aus dem Krankenhaus entlassen. Nach OP und dann Intensivstation ist er jetzt wieder draußen. Ich bin froh, wieder zu Hause zu sein, hat Pelé jetzt getwittert. 80 Jahre ist er mittlerweile und twittert es. Vielleicht hat er auch twittern lassen. Wer weiß das schon? Radio Neandertal. Where do you go when the wild winds blow? How do you hold back the feelings you fight? The record's broken, now you walk outside. Take the elevator to the good side of life. Where do you go when the wild winds blow? Where do

Es ist 10:30. Radio Neandertal. Die Nachrichten in 100 Sekunden. Mit Anna Tefert. Guten Morgen. In einer halben Stunde treffen sich Grüne und FDP zu ihrer nächsten Koalitionsberatung. Diesmal ist der Kreis größer und es soll um konkrete Inhalte einer möglichen Zusammenarbeit in einer Regierung gehen. Der drastische Anstieg der Energiepreise wird in der EU zur Chefsache. Die Staats- und Regierungschefs wollen das Thema bei einem Gipfel in knapp 3 Wochen besprechen. Das kündigte der Europäische Rat an, angesichts stark steigender Strom- und Gaspreise in ganz Europa. Die Polizei im Kreis Mettmann warnt aktuell vor Telefonbetrügern. Heute Morgen und im Moment bekommen gerade viele ältere Menschen, vor allem in Mettmann und Ratingen, Anrufe von einem angeblichen Polizisten. Diese Betrugsmasche zielt darauf ab, die Angerufenen um Bargeld, Schmuck und um ihre Ersparnisse zu bringen. Die Polizei im Kreis Mettmann warnt eindringlich davor, sich auf diese Telefonate einzulassen. Auch wenn der Anrufer sehr überzeugend wirke und gegebenenfalls Druck aufbaue, auf keinen Fall sollte der auf den Anrufer eingegangen werden. Stattdessen einfach auflegen, das ist nicht unhöflich. Mehr Tipps der Polizei, wie man sich bei solchen Betrugsversuchen verhält, findet ihr in den Nachrichten auf radioneandertal.de. Der ab heute wegfallende Mindestabstand in Restaurants, Kneipen und Cafés in NRW ist ein wichtiger Schritt zurück in die Normalität, vor allem für kleinere Betriebe. Das sagt der Branchenverband DEHOGA, der auch für den Kreis Mettmann zuständig ist. Thomas Bertram berichtet. Für kleine Gastronomiebetriebe war ein wirtschaftliches Arbeiten mit der 1,5-Meter-Regelung nahezu unmöglich, sagt der Verband. Die Mindestabstände hätten in den Betrieben vielfach mehr als 40% Platzverluste bedeutet und damit massive Einbußen beim Umsatz zur Folge gehabt. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband begrüßt zudem die ab heute geltenden Regeln für Clubs und Diskotheken. Ab heute reicht für den Einlass in Tanzlokale ein negativer Corona-Schnelltest aus. Der darf allerdings nicht älter als 6 Stunden sein. Das waren die Nachrichten mit Anna Tefert. Hier ist das Wetter bei Radio Neandertal. Es ist oft sonnig, zum Teil sehr windig. Später gibt es immer mehr Wolken und spätestens heute Abend Regen. Die Temperaturen erreichen bis zu 19 Grad. Aktuell messen wir 12 am Felberter Rathaus, 13 sind es am Monheimer Tor. Morgen wird es wechselhaft mit etwas Sonne, etwas Regen und teils stürmischen Böen bis 18 Grad. Der Sonntag wird grau, stürmisch und nass bei auch 18 Grad. Das Radio Neandertal Stau-Update A3 Oberhausen Köln zwischen Dreieck Langenfeld und Leverkusen Opladen 5 Kilometer stockend. Die 46 Richtung Düsseldorf zwischen Elberfeld und Hahn-Ost 7 Kilometer stockend. Ihr verliert da 13 Minuten Zeit. Marcel meldet einen Blitzer in Mettmann auf der Adamshauser Straße etwa auf Mitte des Berges. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late. Probably won't. I got nothing left to lose. standing alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space? Ihr habt die Auswahl. Radio Neandertal. Unsere Webradios. Über 15 Channels für mehr Vielfalt. 2000er. Oldies. Hip-Hop. Jetzt reinhören. Radio Neandertal. Unterwegs mit dem Handy oder zu Hause mit eurem Smart Speaker. Gerne würde ich mal wieder 2 Stunden warten, um auf ein Dixi-Klo gehen zu dürfen. Radio Neandertal. Wunscherfüller mit Westlotto. Und eine Stunde warten, damit ich warmes Bier in einem Plastikbecher bekomme. Das ist, ach, ohne Scheiße. Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal so sage. Aber genau darauf habe ich Bock. Nämlich mal richtig wieder ein cooles Konzert zu organisieren. Und Toilettengänge auf Dixie-Klos und warmes Bier gehört oftmals bei Konzerten einfach dazu. Aber eben auch großartige Musik. Sabine hat anscheinend auch wieder Bock. Sie hat sich nämlich direkt mal Ärzte-Tickets von uns gewünscht. Sie ist seit Jahren ein Riesenfan von den Jungs. Und das übrigens aus ganz verschiedenen Gründen. Ja, von der Musik her. Also das von den Texten her, die sprechen einen an. Und ja, ich sag mal, gerade in den 80er, 90er Jahren, da war das ja partymäßig. Ja, absolut. Und wer die Ärzte schon mal live gesehen hat, weiß, da geht's richtig ab. Das wird Sabine dann wahrscheinlich ordentlich vom Hocker hauen, denn es ist tatsächlich ihr allererstes Mal. Wie viele Konzerte hast du denn schon erlebt? Also von den Ärzten leider noch keins. Aber so von kleineren Bands, wo ich gerne immer bin, also da, oder unheilig war ich damals schon, ich weiß gar nicht, 10, 12 Mal. Okay. Und dann wird es aber höchste Zeit, ne? Ich meine, ja, wenn du die... also Ärzte bis jetzt noch nicht geschafft. Aber das ändert sich demnächst. Ja, muss man wirklich sagen. Herzlichen Glückwunsch, Sabine. Also, Sie bekommen Tickets. Ihr registriert euch auf unserer Homepage. Radioneandertal.de. Da könnt ihr uns eure Wünsche schicken. Wir haben natürlich auch ein paar Wunschideen für euch. Könnt ihr euch inspirieren lassen. Ganz gar kein Problem. Und wenn ihr Glück habt und ihr euren Namen mit eurem Wunsch im Radio hört, dann anrufen. Und dann geht euer Wunsch in Erfüllung. So einfach ist das. Nächste Ziehung ist gleich schon um 11:45. Also in gut einer Stunde hier. Radio Neandertal. So klingt zu Hause. Radio Neandertal. Wunscherfüller. Bewerbt euch jetzt auf unserer Homepage. Radioneandertal.de oder auf westlotto.de. Mehr Informationen auch in deiner Westlotto-Annahmestelle.

that you'll be here when I need ya. Cause right now I really need ya. Won't you find me when the lights go down? And hold me steady when I'm freaking out. Cause I need you here. You keep me safe. You keep me safe and sound. Now I'm not strong enough to catch my breath. Come and save me from the monster. I ain't ever leaving. Face on the floor, and I'm staring at the ceiling. Checking my pulse, still alive but barely breathing. Yeah, alive but barely breathing. Won't you find me when the lights go down? And hold me steady when I'm freaking out. Cause I need you here. You keep me safe. You keep me safe. You find me when the lights go down and hold me steady when I'm freaking out.